Bei Antenne Düsseldorf wird jetzt der Bürgerfunk ausgestrahlt. Die redaktionelle und produktionstechnische Verantwortung liegt bei den Bürgerfunkgruppen. Das reguläre Programm von Antenne Düsseldorf hören Sie wieder in einer Stunde. Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Sobald man damit aufhört, treibt man zurück. Mit uns sitzen Sie im richtigen Boot. ASG Bildungsforum. Ich begrüße Sie alle recht herzlich wieder zu einer weiteren Ausgabe der Sendung Die junge Redaktion aus dem ASG-Studio Düsseldorf. Wir haben in dieser Stunde folgende Themen für Sie. Wir stellen Ihnen die französischsprachige Gemeinde Düsseldorf und den dazugehörigen Chor, der dieses Jahr sein 10-jähriges Bestehen feiert, vor, waren in der Kita St. Nikolaus in Düsseldorf-Himmelgeist zu Gast, um zu erfahren, wie die Kinder dort Nikolaus feiern, denn in 5 Tagen ist wieder Nikolaus, und berichten über eine Krankheit, die scheinbar ihren Schrecken verloren hat und die in der Öffentlichkeit immer weniger vorkommt. Später mehr dazu. Am Mikro begrüßt Sie wieder Mario Brumbi. Hallo zusammen. The blood will flow, the flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain, wash the stains away. There's something in our mind will always stay. On and on, the rain will fall. Perhaps this final act was meant to clinch our lifetime's argument that nothing comes from violence, that nothing ever could. For all those born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. On and on the rain will fall, like tears from a storm, like tears from a storm. Merci beaucoup. Dieses Live-Stück Ébloui par la nuit bedeutet auf Deutsch geblendet von der Nacht und stammt von der französischen Musikerin, Sängerin und Songschreiberin Sass. Seit Mitte der 1950er Jahre gibt es französischsprachige Seelsorgeangebote und seit den frühen 1960er Jahren auch eigene Seelsorge dafür in Düsseldorf. Etwa 15.000 Franzosen leben in der Landeshauptstadt und für sie ist die französischsprachige Gemeinde in Düsseldorf ein großes Stück Heimat. Es ist eine sehr junge Gemeinde, denn viele Familien gehen sonntags in die Messe in die Heilig-Geist-Kirche in den Stadtteilen Pempel Fort und Derendorf. So ähnlich klingt auch diesen Sonntag wieder der Gottesdienst in französischer Sprache der französischen katholischen Gemeinde Düsseldorf. Er beginnt um 11 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche in den Stadtteilen Pempelfort und Derendorf. Die Gläubigen kommen aus Düsseldorf, Krefeld, Wuppertal und dem Ruhrgebiet. Die 10-jährige Agnes ist eine von ihnen. Sie kommt sehr gerne hierhin, weil... Ich habe hier all meine Freundinnen aus meiner Schule. Und was ich auch gerne mag, ist, dass die Gemeinde hier einfach sehr, sehr lebhaft ist und jeder sich kennt. Das ist wirklich schön. Agnes ist an diesem Sonntag aber nicht alleine gekommen, sondern mit ihrem Vater Florent, der seit 10 Jahren in Deutschland lebt. Für den Franzosen ist es ein absolutes Muss, jeden Sonntag zur Messe zu gehen. Ich will es um keinen Preis vermissen. Der Gottesdienst ist sehr lebendig und wir haben ein Zusammenhaltgefühl und das ist sehr schön. Zum Beispiel haben wir hier einen großen Chor mit Afrikanern, die sehr liebevolle, tolle Stimmen haben und es macht schon viel aus und die Glaube hier wird gelebt, zusammen Gott zu feiern und die Glaube erleben, alle zusammen. Für den Chor ist Lionel verantwortlich. Und er hat ihn vor 10 Jahren zusammen mit Pater Janosch, der seit 2004 für die französischsprachige Gemeinde in Düsseldorf zuständig ist, gegründet. Sie singen französische Lieder aus der Liturgie, wie zum Beispiel von Thésée. Lionel stammt aus Kamerun, hat hier Elektrotechnik studiert und schätzt in mehrfacher Hinsicht das Gemeindeleben sehr. Die Gemeinde ist jung. Sie hat viele Familien mit 10 Kindern, 5, 7, 3, 1. Also das ist eine vielfältige Gemeinde und es kommen Leute aus vielen Ländern, nicht nur aus Frankreich oder Belgien oder auch aus Afrika, auch Haiti. Also es ist sehr vielfältig hier. Seit Mitte der 1950er Jahre gibt es französischsprachige Seelsorgeangebote und seit den frühen 1960er Jahren auch eigene Seelsorger dafür in Düsseldorf. Nach den Gottesdiensten und der monatlichen Familienmesse bleiben alle Gläubigen im Anschluss zusammen, um sich zu unterhalten, auszutauschen, etwas zu essen, zu trinken und das Gemeindeleben aktiv zu gestalten. Die französischsprachige katholische Gemeinde Düsseldorf bietet vielfältige Angebote für ihre Gläubigen an, so Pater Janosch. Besonders das ist Katechese. Das ist erste Sache, weil unsere Kinder sind in französischer Schule, die Schule ohne Religion. Und das ist unsere Aufgabe, diese Pastoral, diese Katechese. Und das ist die eine Gruppe, die Katechisten, die Mutter, wir machen. Das ist einmal in der Woche, wir treffen uns. Dann erste Kommunionvorbereitung, dann Firmung, dann Jugendpastoral. Es gibt deshalb keinen Religionsunterricht an französischen Schulen, weil Frankreich ein laizistischer Staat ist. Also das bedeutet, dass Staat und Religionsgemeinschaften strikt voneinander getrennt sind. Michel ist Pfarrsekretär in der französischsprachigen Gemeinde und kommt aus Paris. Er lebt seit 30 Jahren in Deutschland und für ihn bedeutet der Gottesdienst in seiner Muttersprache ein großes Stück Heimat. Die Gesänge, wenn man singt auf Französisch, ich kann ja singen, ohne auf den Text zu gucken. Das ist verinnerlicht und das kommt einfach so raus. Das ist wie ein Gebet, wie ein Schrei einfach. Was ich auf Deutsch nicht habe, dass ich jeden Sonntag komme, um Jesus zu begegnen, aufs Neue, jede Woche. Aber in der Muttersprache, das gibt einen gewissen Touch, was man sonst nicht hat. Man trifft auch auf landseigene Leute, aus Leute, die aus Paris kommen, aus Frankreich. Da fühlt man sich einfach Brüder und Schwester. Janine geht seit einem Jahr in die französischsprachige Gemeinde Düsseldorf und besucht die dortigen Gottesdienste, wo sie sich sehr wohl fühlt. Anders als in deutschen Gemeinden und Messen, wo die Düsseldorferin vieles vermisst. Ich empfinde Deutsche immer als etwas kälter. Sie drücken ihre Gefühle nicht so aus, sie leben nicht so intensiv und sinnlich wie Franzosen, Afrikaner. Und das kommt halt auch im Gemeindeleben rüber. Und die Gottesdienste sind auch da etwas kälter und brauchen einfach mehr Wärme, mehr Herzblut, mehr Liebe, mehr Ausstrahlung, mehr im zwischenmenschlichen Bereich. Das ist das, was mir in den deutschen Gemeinden fehlt. Und deswegen genieße ich das hier so. Lionel wünscht sich noch... dass Gott uns immer so unterstützt, wie er immer gemacht hat, dass unser Chor immer wächst, dass wir immer vom Herzen zu Gott singen und auch, dass wir immer unser Herz und unserem Leben Gott geben. Jeder ist herzlich eingeladen, sonntags zum Gottesdienst der französischsprachigen Gemeinde in die Heilig-Geist-Kirche in den Stadtteilen Pempelfort und Derendorf um 11 Uhr zu kommen. Nach dem Song Sanctu vom Chor der französischsprachigen Gemeinde Düsseldorf stellen wir Ihnen im kommenden Beitrag genau diesen Chor vor, denn er feiert 2016 seinen 10. Geburtstag. Sechs hat sich der Chor der französischsprachigen Gemeinde Düsseldorf gegründet. Anfangs sangen dort nur französisch sprechende Menschen aus Afrika. Aber das hat sich geändert. Mittlerweile singen dort auch Deutsche und Franzosen mit. Der Chor singt jeden Sonntag bei der Messe und sorgt für pure Lebensfreude bei den Gottesdienstbesuchern. Also ich finde die Zusammensetzung sehr schön, weil es nicht nur Afrikaner sind, sondern es gibt auch einige Franzosen, auch einige Deutsche, die dort singen. Männlein und Weiblein singen aneinander und es ist einfach sehr, sehr harmonisch, finde ich. Und es sind tolle Stimmen und es rundet den ganzen Gottesdienst ab und macht ihn zu was Besonderem. Sieht man, wie eben Kirche auch leben kann und wie Glauben auch leben kann und nicht immer in strengen Formen sein muss, sondern dass es auch eine Feier ist und dass man Religion auch feiern kann und nicht immer nur bedächtig sein muss. Schwärmt Elisabeth Elie über die französischsprachige Gemeinde Düsseldorf, die Messen und den dortigen Chor. Die Norddeutsche ist mit einem Franzosen verheiratet und lebt seit 2,5 Jahren in der Landeshauptstadt. Yves besucht seit 2007 die Gottesdienste und singt dort auch seitdem im Chor mit. Weil, so der IT-Spezialist, Lust, den Kommilitonen wieder zu sehen. Das heißt, das ist wirklich ein Teil von mir irgendwie. Ja? Bin durch meine beruflichen Tätigkeiten viel unterwegs, aber ich versuche seit 9,5 Jahren keine Chorprobe zu verpassen. Heute sind es 18 bis 20 Menschen, die regelmäßig im Chor mitsingen. Carina singt und trommelt seit Februar 2007 im Chor. Sie wohnt in Bonn und ist schon länger unterwegs, aber für die Kamerunerin eine echte Herzensangelegenheit. Bin ich einfach verliebt geworden, seitdem singe ich hier. Die Liebe, die Wärme, was man hier finden kann, die Leute einfach, also die Gemeinschaft, Das Leben hier ist schön. Ich fahre immer so 2 Stunden. Ich brauche 2 Stunden bis hierhin, aber ich komme immer und gerne. Für den Chor ist Lionel verantwortlich und er hat ihn vor 10 Jahren zusammen mit Pater Janosch, der seit 2004 für die französischsprachige Gemeinde in Düsseldorf zuständig ist, gegründet. Lionel stammt aus Kamerun, hat hier Elektrotechnik studiert und verrät, was der Chor singt. Aus der Liturgie, also von Tizé, von Communauté de l'Emmanuel, also alles, was französisch, liturgische Lieder singen wir. Alle Repertoire, aber für Konzerte singen wir noch ein größeres Repertoire, also vom Großen wie Bach oder Schubert oder Händel, Mozart auch und auch von kleinen Komponisten, die man nicht so gut kennt. Aber wir singen fast alles und wir singen afrikanische Lieder, ein bisschen Gospel auch. Das Ziel des Chors und die Gründe, warum sie auftreten, ist, so nochmals Lionel. Wir möchten Leute dabei helfen, zu beten. Wir singen für Gott und wir singen so gut wir können, damit Gott uns liebt, damit wir unsere Gebete hört. Wir öffnen unser Herz, wir geben unserem Herz Gott und auch den Leuten, die uns hören. Und wir möchten, wir erwarten, dass sie ihren Herzen auch öffnen und dass wir ein bisschen von was wir können da reingießen. Und vor allem, dass Gott für sie dann was tut. Janine ist seit einem Jahr im Chor mit Leib und Seele dabei. Sie ist die Erste, die kommt und die Letzte, die geht. Die Düsseldorferin singt seit ihrer Kindheit. Janine hatte bei ihrem ersten Auftritt mit der Vokalgruppe bei der Nacht der Museen schon ein sehr kurioses Erlebnis gehabt. Und es kam einfach ein afrikanisches Lied. Ich muss dazu sagen, es war schon dunkel draußen. Die Afrikaner wissen natürlich ihre Lieder auswendig. Ich wusste es nicht. Das heißt, ich war also nicht nur die Einzige mit einem weißen Gesicht, mit einem afrikanischen Kostüm inmitten der Afrikaner, sondern ich war auch diejenige, die eine Kerze halten musste, damit sie den Text lernt. Und dazu kam noch, dass wir eine Choreografie hatten und ich innerlich wirklich kaputt lachte, weil ich dachte, ich komme mir vor wie eine Parodie, was wir gerade hier machen. Aber es ist ein schönes Erlebnis, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat. Der Chor ist wie eine große Familie, denn es herrscht untereinander Vertrauen und Zusammenhalt. Er probt jeden Sonntag nach der Messe und jeden zweiten Freitag im Monat. Und der Chor freut sich auch über musikalischen Nachwuchs. Jeder ist herzlich willkommen, so Chorleiter Lionel. Und wir brauchen neue Leute. Wir brauchen neue Leute, weil dadurch wird das immer besser. Man soll singen möchten. Sogar wenn man nicht singen kann, man kann es lernen. Es gibt viele, die da hier singen gelernt haben. Und es gibt viele, die nicht ganz gut singen. Ist egal, wir sind zusammen. Man muss nur Lust drauf haben, Gott beten wollen. Und dann der Rest macht Gott. Der Chor ist eine enorme Bereicherung in mehrfacher Hinsicht für die französischsprachige Gemeinde Düsseldorf, wie Pater Janosch, verantwortlicher Priester, dort betont. Für uns das ist sehr wichtig, diese Chor. Und sie bringen uns viel Freude, viel auch Glaube. Für unsere Glaube. Und das ist sehr wichtig, diese Pastoral für die Afrikaner. Der Chor hat auch eine CD aufgenommen mit diversen Kirchenliedern anlässlich ihres 10-jährigen Bestehens in diesem Jahr. Am 9. Dezember findet um 19 Uhr in der Kirche Heilig Geist in den Stadtteilen Derendorf und Pempelfort ein besonderes Vorweihnachtskonzert statt, wo jeder herzlich eingeladen ist zu kommen. Dort singt der Chor auch Lieder von ihrer CD, aber nicht nur, wie Lionel noch verrät, sondern auch noch... Da werden wir hauptsächlich Weihnachtslieder singen. Internationale Weihnachtslieder, deutsche, französische, englische, polnische, afrikanische. Eine Erfolgsgeschichte. 10 Jahre Chor der französischsprachigen Gemeinde Düsseldorf. Der Chor hat auch eine CD aufgenommen mit diversen Kirchenliedern anlässlich ihres 10-jährigen Bestehens in diesem Jahr. Am 9. Dezember findet um 19 Uhr in der Kirche Heilig Geist in den Stadtteilen Derendorf und Pempelfort ein besonderes Vorweihnachtskonzert statt, wo jeder herzlich eingeladen ist zu kommen. Der Chor singt internationale Weihnachtsklassiker und folklorische Gospel-Weihnachtslieder. Der Eintritt ist frei. Und aus der CD spielen wir nun noch ein Stück Aujourd'hui, le roi des yeux, was auf Deutsch heute König des Himmels bedeutet. Ramenez-vous, Seigneur, ses enfants, les gars. schönes Lied. Nikolaus, du Freund der Kinder. Noch 5 Tage, dann ist es wieder soweit, nämlich Nikolaus. Die Kinder putzen am Vorabend wieder ihre roten Stiefel, um sie dann wieder vor die Tür zu stellen. Am Morgen des 6. Dezember gibt es dann wieder viele leuchtende Kinderaugen, denn der Nikolaus war da und hat den Kleinen wieder etwas mitgebracht und in die Stiefel gesteckt. Er ist einer der am meisten verehrten Heiligen der Christenheit, der Nikolaus. Der Bischof von Myra lebte vermutlich in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts. Er hat allen Menschen in seiner Region geholfen, wo es nur geht. Es ist Brauch, am Nikolaustag die Kinder zu beschenken. Auch die katholische Kita St. Nikolaus in Düsseldorf-Himmelgeist feiert kommenden Dienstag mit ihren Kindern wieder Nikolaus. Dadurch erfahren und lernen sie ganz praktisch etwas über den heiligen Nikolaus. Nikolaus war ein guter Mann, dem man nicht genug danken kann. Lustig, lustig, tralalalala, bald ist Nikolaus Abend da. Singen die Kinder der Kita St. Nikolaus im Düsseldorfer Stadtteil Himmelgeist. Lasst uns froh und munter sein, ist eines der bekanntesten Nikolauslieder. Dies singen sicherlich auch wieder Familien und ebenso zahlreiche Kindertagesstätten am kommenden Dienstag, 6. Dezember, wenn der heilige Nikolaus vorbeikommt. Eine von ihnen ist die katholische Kita St. Nikolaus in Düsseldorf Himmelgeist. Dort ist es seit Jahrzehnten feste Tradition, dass die Kinder etwas über den heiligen Nikolaus erfahren und auch Nikolaus feiern. Die Kita-Kinder Alina und Mona wissen natürlich ganz genau, wie der Nikolaus aussieht, wie er sich fortbewegt und was er macht. Eine Büchersmütze und einen Bücherstab und einen roten Mantel, dass der allen immer geholfen hat. Zu jedem Kind gehen und die Stiefel vollfüllen. Mit einem Schlitten, Rentiere. Er ist einer der am meisten verehrten Heiligen der Christenheit. Es ist Brauch, an diesem Tag die Kinder zu beschenken. Alina weiß natürlich ganz genau, was in der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember passiert und stellt ihren geputzten roten Stiefel wohin? Vor die Tür. Vor die Kinderzimmertür. Mona verrät, was sich in ihrem Stiefel am Morgen des Nikolaustages befindet, wenn der heilige Nikolaus wieder weg ist. Manchmal auch Geschenke, leckere Sachen, ein Schokoladen-Nikolaus. Ami Eslamis Sohn Dalian ist 3 Jahre alt und besucht auch die Kita St. Nikolaus. Er selber hat auch als Kind Erfahrungen mit dem Nikolausfest gemacht. Und auch Dalian bekommt etwas vom heiligen Nikolaus. Familie Eslami ist muslimischen Glaubens. Aber dem zweifachen Familienvater ist es sehr wichtig, dass auch sein Sohn etwas über den heiligen Nikolaus erfährt und mitmacht. Also ich finde das gut, ist in Ordnung. Das sind ja Traditionen, die zu Deutschland gehören. Und dass er kam, ne? Dass wir einen Stiefel rausgestellt haben, was wir bekommen haben. Ja, natürlich. Ne, für die Kinder tun wir das schon, ja klar. Süßigkeiten und mal gucken, vielleicht ein Spielzeug. Er soll Spaß dran haben, ihm soll es Spaß machen. Für ihn ist das gut, ne? Dass sie Spaß haben. Darum geht's ja. Dagmar Ramamos Sohn Leon geht ebenfalls in die Kita St. Nikolaus. Sie selber stammt gebürtig aus Polen und hat sehr gute und schöne Erinnerungen an Nikolaus, wenn die junge Mutter an ihre eigene Kindheit dort zurückdenkt. Sie begrüßt es sehr, dass die Kinder und auch ihr Sohn Leon in der Kita etwas über den heiligen Nikolaus vermittelt bekommen und auch Nikolaus feiern, weil... Er lernt da viel, er lernt auch zu teilen, er lernt auch, worum es überhaupt bei Nikolaus geht. Er war ja auch ein guter Mensch und er kennt das auch von zu Hause, dass man teilen muss, dass man anderen Geschenke machen muss. Wir machen auch zu Nikolaus Geschenke, aber halt nach Polen für Kinder im Kinderheim. Klaus Geller ist seit rund 15 Jahren der Nikolaus für die Kita St. Nikolaus. Ihm macht es eine große Freude und er verrät, was am 6. Dezember passiert. Die Vorfeier, die ist dann hier im Kindergarten. Die Kinder kriegen auch alles erklärt, wie das abläuft. Und dann kommen die geschlossen in die Kirche. In der Kirche habe ich einen wunderschönen alten Bischofssitz auf dem Altar und da throne ich. Dann natürlich kriege ich von den Damen, werde ich unterrichtet, wo vielleicht das ein oder andere noch zu verbessern ist. Ich habe ein goldenes Buch und dann kommen die einzeln oder zu zweien zu mir hoch zum Altar. Wir begrüßen uns freundlich und dann sagen ein paar nette Worte und zum Schluss vielleicht auch mal was über das Aufräumen und so. Aber nee, ist nicht mehr so wie früher. Eigentlich ist es eine wunderbare Sache. Das Gotteshaus, wie kann es anders sein, heißt natürlich auch Nikolauskirche. Die Reaktion der Kinder auf ihn als Nikolaus sind, so nochmals Klaus Geller. Ach, ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich welche, die ein bisschen Schiss haben. Da muss man dann halt ein paar nette Worte mitreden und gerade wenn sie zu zweit zu mir kommen, dann kann das eine Kind dem anderen Kind schon ein bisschen helfen. Simone Wintermann, Erzieherin und Leiterin der Kita St. Nikolaus, verrät, welche Stimmung dort am Nikolaustag herrscht. Alle Kinder sind ganz aufgeregt, die hören Geräusche, die hören Klappern im Flur, die hören Türen knallen und vermuten gleich den heiligen Nikolaus dahinter. Also die Spannung steigt. Und mich fasziniert, wie die Kinder die Geschichten aufsaugen vom heiligen St. Nikolaus. Nikolaus und das auch als Beispiel im täglichen Handeln auch manchmal nehmen. Nach dem Kirchenbesuch gibt es dann erstmal ein gemütliches und gemeinsames Frühstück. Das Ziel der Nikolausfeier in der Kita St. Nikolaus ist, so nochmals Simone Wintermann, zu sagen, der Nikolaus war ein guter Mensch, er war Vorbild für uns alle. Wir leben das hier in der Einrichtung, wir sind eine katholische Kita und das sind mit unsere Vorbilder. Dadurch erfahren und lernen die Kinder ganz praktisch etwas über den heiligen Nikolaus. Der Berliner Erzbischof Heiner Koch ist Düsseldorfer und Rheinländer. Er grüßt alle Kinder in Düsseldorf zum baldigen Nikolaustag und... Der heilige Nikolaus ist eine spannende Figur. Der ist ein Bischof, der gekämpft hat in seinem Leben, der sich eingesetzt hat. Und als er gestorben ist, haben die Menschen gesagt, so wie er möchten wir auch sein. Lest mal ein bisschen vom heiligen Nikolaus, er ist spannend und er kann, glaube ich, für euer Leben euch viele Anregungen geben. Dann kann man auch gut sich etwas schenken lassen und anderen etwas schenken an diesem Tag. Also, liebe Kinder, noch 5-mal schlafen. Dann kommt wieder der heilige Nikolaus zu euch und beschenkt euch hoffentlich reichlich. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was young, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a change of mind, I'll open up the doors. Heute nicht mehr eine tödliche Krankheit, aber eine sehr schwere Krankheit. Dass es eine Viruserkrankung ist, dass halt Kondome sehr schützen können vor der Übertragung. Ich denke, ich würde ihnen einfach ganz normal begegnen. Also ganz normal, wie bei, wenn ich jeden anderen Menschen auch treffen würde. Am Anfang natürlich denkt man vor allem an den Selbstschutz sozusagen. Denkt man sich, ah, okay, kann ich mich da nicht vielleicht irgendwie anstecken? So einige Düsseldorfer Bürger zu einer Erkrankung, die in der Öffentlichkeit heutzutage viel weniger thematisiert wird, als noch in den 1980er Jahren, wo es damals teilweise völlig überzogene Angst- und Panikmache gab und eine unverständliche Hysterie herrschte. Und wissen Sie vielleicht, welche Krankheit gemeint sein könnte? Es ist HIV und AIDS. Sicherlich fragen Sie sich jetzt zu Recht, warum erzählt er mir das? Weil heute am 1. Dezember ist Welt-AIDS-Tag. Man gedenkt einerseits den an durch AIDS Verstorbenen und andererseits solidarisiert man sich mit HIV-positiven und an AIDS erkrankten Menschen. Das Symbol dafür ist die rote Schleife. Seit 1985 gibt es die AIDS-Hilfe in Düsseldorf und Harald Schöll, selbst HIV-positiv und im Vorstand der hiesigen AIDS-Hilfe, erinnert sich an die Anfangszeit davon. Der Anfang war schwierig. Keiner von uns hatte irgendwie eine Ahnung davon, wie man einen Verein gründet, wie man das Ganze organisiert und wie man Leute dafür begeistert. Aber die Reaktion von den Menschen, vor allem in der schwulen Szene, war sehr positiv. Da haben wir dann angefangen. Das Erste, was wir gemacht haben, war eine Selbsthilfegruppe. Und als Zweites ging es dann in die Hauptamtlichkeit rein, ging es um die Aufklärung. Und als zweites hauptamtliches Bein war dann die Betreuung und Beratung von bereits Infizierten. Beide Aufgaben, die wir erfüllen wollten, weil da der Schuh am meisten drückt. verrückter. So Harald Schüll zu den Anfängen der AIDS-Hilfe in Düsseldorf 1984 und 85. Der heutige 67-Jährige weiß seit 1984, dass er HIV-positiv ist. Harald Schüll geht ehrenamtlich in Schulen, um von seiner Lebensgeschichte zu erzählen, aber auch die jungen Menschen aufzuklären, damit sie sich nicht mit HIV anstecken. Der Anlass, damals die AIDS-Hilfe in Düsseldorf zu gründen, war so nochmals Harald Schüll. Wir hatten so das Gefühl, keiner wird uns helfen. Alle sprachen von Ausgrenzung, von Absonderung und nie, wie kann man den Leuten in ihrer Situation helfen. Und da haben wir gesagt, wir müssen uns selber helfen. Das war der eigentliche Grund für die AIDS-Hilfe. Heute gibt es dort rund 40 Haupt- und etwa 200 Ehrenamtliche, die in diversen Bereichen tätig sind. Mario geht regelmäßig zur AIDS-Hilfe und erfuhr vor etwa 2 Jahren von einem Freund von der Einrichtung. Er weiß seit rund 6 Jahren, dass er HIV-positiv ist und erfährt große Unterstützung von seinem Umfeld. Von der Diagnose sehr geschockt hing sein Leben sprichwörtlich am seidenen Faden. Aber durch Behandlungen und Therapien geht es ihm heute wieder gut. Ich war richtig auf der Kippe. Ich hatte noch 2% Sauerstoffgehalt gehabt durch die Lungenentzündung plus noch den HIV. Ich gearbeitet, alles super. Immun ist wieder stark und die Werte sind unter der Nachweisgrenze. Das bedeutet, dass die Virenlast in seinem Blut nicht mehr nachweisbar ist und er dadurch auch aktuell auch niemanden mit HIV anstecken kann. Er geht regelmäßig alle 3 Monate zur Kontrolle. Mario nutzt eine Vielzahl von Angeboten der AIDS-Hilfe. Er ist sehr dankbar dafür und schätzt die Einrichtung sehr. Hier gehe ich frühstücken oder treffe mich mit Freunden hier mal oder zu meinem Berater. Wenn jetzt was ist, kann ich jederzeit hinkommen. Und hier habe ich nette Freunde kennengelernt, die auch HIV-positiv sind. Und das macht richtig viel Spaß. Ich bin super zufrieden mit der Einrichtung hier. Wenn was ist, egal, die helfen einem. Peter von der Forst ist seit 1995 Geschäftsführer der örtlichen AIDS-Hilfe. Sie finanziert sich zu etwa 70% aus öffentlichen Mitteln und zu rund 30% aus Spendengeldern. Er erklärt die Absichten der Einrichtung. Dazu beizutragen, dass sich möglichst wenig Menschen mit HIV überhaupt infizieren. Das ist mal so das Erste. Wir haben ja eben schon mal ganz kurz Prävention angesprochen. Das zweite Ziel ist natürlich den Menschen, die bereits betroffen sind, die HIV-positiv sind oder die vielleicht schon an AIDS erkrankt sind, die Menschen zu unterstützen, ein möglichst gutes Leben zu führen. Das bedeutet auch gesund zu leben, aber nicht nur, so nochmals Peter von der Forst, sondern nötig ist auch. Und ganz wichtig gehört dazu, Akzeptanz und Solidarität. Und das heißt, dafür zu sorgen, dass Menschen eben nicht, weil sie HIV-positiv sind, weil sie AIDS-krank sind, weil sie schwul sind, weil sie Drogengebraucher sind, weil sie Prostituierte sind, diskriminiert und abgelehnt werden. Und das ist natürlich auch, sag ich mal, das eigentlich übergeordnete gesellschaftspolitische Ziel der AIDS-Hilfe. Denn nach wie vor ist HIV und AIDS in unserer Gesellschaft aber immer noch ein Tabuthema. Die Betroffenen werden in ihrem Alltag oftmals ausgegrenzt, diskriminiert und schikaniert, wie zum Beispiel am Arbeitsplatz, bei der medizinischen Versorgung oder wenn sie anderen Menschen begegnen. Aufklärung, Prävention und Öffentlichkeitsarbeit helfen, Ängste und Vorurteile abzubauen gegenüber Menschen mit HIV und AIDS, wie Peter von der Forst betont. Und das bedeutet, dass wir mit Schülern, mit jungen Leuten, mit als Auszubildenden arbeiten, die auch hier in die AIDS-Hilfe kommen oder wir gehen in die Schulen, in die Heime, wir gehen auch in den Jugendknast, um aufzuklären. Aber nicht nur dort, sondern auch in der Drogen-, Prostituierten- und Schwulen-Szene, damit sich die Menschen nicht mit HIV infizieren und sich aber auch testen lassen. Die Arbeit der AIDS-Hilfe hat sich in den vergangenen 30 Jahren stark verändert. Damals ging es erstmal darum, sich zu organisieren und zu überleben. Heute ist sie viel besser und professioneller geworden. Menschen, die heute an HIV erkranken, haben dank moderner Medikamente und Therapien eine viel bessere Lebensperspektive als noch die Betroffenen in den frühen 1980er Jahren. Sie können sogar wie andere Menschen auch das Seniorenalter erreichen. Aber heute warten andere Herausforderungen, so Harald Schüll. Also wichtig für uns ist im Moment eben die Diskriminierungsebenen auf verschiedenen Ebenen abzubauen. Deswegen gibt es bei uns jetzt verschiedene Projekte auch für Jugendliche, für schwule Jugendliche, für lesbische Jugendliche, für Transjugendliche. Das ist relativ neu, dass die einen geschützten Raum bekommen, wo sie ihre Probleme auch besprechen können, wo sie rauskommen können. Harald Schüll macht sich aber auch so seine Gedanken, denn er selber ist mittlerweile 67 Jahre alt. Ja, jetzt kommen aber die Überlegungen, wie gestalte ich mein Alter? Ich lebe jetzt alleine. Wie gehe ich damit um? Muss ich irgendwelche Vollmachten unterschreiben? Muss ich irgendwas organisieren? Muss ich mir Freunde organisieren? Eine Organisation schaffen, die mich auffängt, falls irgendwann es mal schlechter gehen sollte oder so? Und das ist jetzt für mich eine ganz wichtige Gruppe, die HIV 50+. Und da muss man immer wieder dran überlegen, wo müssen wir hingehen, wie können wir uns weiterentwickeln, wo drückt der Schuh am allermeisten. Der Welt-AIDS-Tag am heutigen 1. Dezember wird zum 29. Mal begangen. Rund 85.000 Menschen leben bundesweit mit HIV und AIDS. In Düsseldorf sind es rund 3.000. Mario rät Menschen, die von ihrer HIV-Erkrankung erfahren haben, sich schnell Hilfe zu holen. Sei es in Selbsthilfegruppen oder in den jeweiligen AIDS-Hilfen. Er und Harald Schill wünschen sich anlässlich des heutigen Welt-AIDS-Tages, wenn die Leute endlich mal kapieren, AIDS ist gleich nicht AIDS. Das ist nur eine Erkrankung, durch ein Immungeschwächt ist. Und wenn das unter Nachweisgrenze ist, dann passiert auch nichts. Die Leute sich nicht erschrecken. Der hat HIV jetzt, gibt es ja Mittel dafür. Aber wenn es unter Nachweisgrenze ist, dann kannst du dich ja nicht anstecken. Sowohl im persönlichen Bereich wie im beruflichen Bereich sollte es zu einer Selbstverständlichkeit werden, dass da Leute sind, die HIV-positiv sind und akzeptiert werden und nicht besonders behandelt werden, nicht entlassen werden aus dem Beruf und Ähnliches, das wäre schon sehr wichtig. Und wenn es dann noch irgendwann eine Impfung oder Heilung gäbe, wäre es ganz toll. Nicht Ausgrenzung und Diskriminierung, sondern Barmherzigkeit, Mitmenschlichkeit und unsere Solidarität verdienen Menschen mit HIV und AIDS in ihrem Alltag. Alle Infos rund um das Thema HIV und AIDS, kommende Aktionen und Veranstaltungen rund um den heutigen Welt-AIDS-Tag sowie die AIDS-Hilfe Düsseldorf selber finden Sie unter düsseldorf.aidshilfe.de. Nochmal düsseldorf.aidshilfe.de. Passend dazu zum heutigen Welt-AIDS-Tag. Streets of Philadelphia als Live-Version von Bruce Springsteen aus dem Jahr 2016. Er schrieb dieses Stück damals für den Film Philadelphia mit Tom Hanks als homosexueller Anwalt in der Hauptrolle, der diskriminiert wurde und an AIDS starb. Bruce Springsteen bekam dafür 1994 den Oscar für den besten Filmsong. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt, I was unrecognizable to myself. Saw my reflection in a window, know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? The streets of Philadelphia. I walked the avenue till my legs felt like stone. I heard voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. On the streets of Philadelphia. Gonna greet me, it's just you and I, my friend. My clothes don't fit me no more. I walked 1,000 miles just to slip this skin. Night is falling, I'm lying awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? On the streets of Philadelphia. The streets of Philadelphia. Hier noch ein Nachtrag aus unserer vergangenen Sendung vom 17. November zu dem Beitrag Haltung der drei monotheistischen Religionen, also das Christen- und Judentum, sowie dem Islam zu Suizid und Suizidprävention. Natürlich kümmern sich auch jüdische und muslimische Gemeinden darum. Da aber beide Religionsgemeinschaften im Gegensatz zum Christentum in Deutschland deutlich kleiner sind, haben sie natürlich nicht die personellen und finanziellen Möglichkeiten, um mehrere und verschiedene Projekte zu Suizidprävention zu realisieren. Mit dem Weihnachtslied No Jingle Link Thing vom Orange Blossom Project aus Essen sagen wir auch gleich Adieu für heute. Das Orange Blossom Project ist eine Generationsband aus talentierten Teenagern und Erwachsenen. Es geht darum, dass uns allen zur Weihnachtszeit bewusst wird, wie viele Sorgen und Nöte es auf der Welt gibt. Trotzdem hat jeder von uns den Traum von Weihnachten, etwas zu geben und zu teilen. Der Song wurde vom Schulsozialarbeiter Holger Sieg komponiert, der an der Sekundarschule am Stoppenberg, eine Tagesheimschule des Bistums Essen, arbeitet. Produziert wurde das Stück von Patrick Pinault, der unter anderem Filmmusiken für den deutsch-französischen Sender Arte erstellt. Gleichzeitig unterstützt das Orange Blossom Project mit dem Weihnachtslied aus Stoppenberg auch ein soziales Projekt. No Jingle Link Thing ist zusammen mit Beiträgen verschiedener Castingshow-Stars und anderer bekannter Musiker Teil der Benefiz-CD Wir für Kinder. Die Verkaufserlöse daraus unterstützen das Sorgentelefon Oskar des Bundesverbands Kinderhospiz. Alle Infos dazu unter facebook.com/orangeblossomproject. Nochmal facebook.com/orangeblossomproject. Das war's dann auch heute wieder von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen allen und Ihren Familien noch eine besinnliche Adventszeit, ein frohes und friedliches Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr und alles, alles Gute für 2017. Und im neuen Jahr hören wir uns auch wieder. Am Mikro verabschiedet sich Mario Brumby. This is what I really want. I don't need you.